Wir danken dir for your word. Für dein Wort. Thank you for what you do in our hearts throughout the week. Danke für das, was du tust in unseren Herzen während der Woche. And bless these thoughts. Und segne diese Gedanken. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Romans chapter 14, verse 17. Römer Kapitel 14, Vers 17. We talked about last week. Wir sprachen darüber letzte Woche. It says, for the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. And we were focusing on that word righteousness. Und wir haben uns da speziell konzentriert auf dieses Wort Gerechtigkeit. And how Romans 4 teaches us that this is God's righteousness that was credited to us. Und wie uns ja Römer Kapitel 4 lehrt, dass es Gottes Gerechtigkeit war, die uns einfach zugerechnet wurde. The most unbelievable gift that God could give us. Einfach das unglaublichste Geschenk, was Gott uns nur geben konnte. He gave us his son. Er gab uns seinen Sohn, to die on a cross, auf dass er für uns am Kreuz starb, so they could give us their righteousness. Auf dass sie, also Trinität, uns seine Gerechtigkeit geben könnte. And we have the righteousness of God as a gift. Und so haben wir die Gerechtigkeit Gottes einfach als ein Geschenk. It's on our account. Das ist uns zugerechnet worden auf unser Konto. It's a legal matter. Ist eine rechtliche Angelegenheit. It's been credited to us. Es ist uns einfach zugeschrieben worden. The result of it is peace and joy. Das Ergebnis davon ist Friede und Freude and love in our hearts. Und eine Liebe in unserem Herzen. Now I want to go back to Romans chapter 5 verse 1. Ich möchte zurückgehen zu Römer Kapitel 5 Vers 1. We ended this with this last week. Und damit haben wir letzte Woche abgeschlossen. This is probably one of the most powerful chapters in the whole Bible. Das ist vielleicht eines der kräftigsten Kapitel in der ganzen Bibel. You would do well to memorize the first 12 verses. Man würde gut daran tun, die ersten 12 Verse einfach auswendig zu lernen. This first verse is probably the most powerful. Und dieser erste Vers hier im Kapitel 5 vom Römerbrief ist vielleicht der mächtigste Vers überhaupt. Therefore, da wir, since we have been justified through faith, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. That means, therefore, since God has declared us to be as righteous as himself. Daher, da ja Gott uns für gerecht erklärt hat, genauso gerecht wie er selbst ist, we have peace with God. Haben wir jetzt Frieden mit Gott. Through our Lord Jesus Christ. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Now it's through Christ. Es ist durch Christus. Because 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Denn 2. Korinther Kapitel 5 Vers 21 says that he who knew no sin, sagt ja, dass er, der die Sünde nicht kannte, became sin, für uns zur Sünde wurde, that we, damit wir, might be made the righteousness of God in him. Wir, die Gerechtigkeit Gottes gemacht würden in ihm. God has declared us righteous. Gott hat uns für gerecht erklärt. Because we've placed our faith in Christ. Weil wir unseren Glauben in Christus hineingesetzt haben. We've been brought into union with Christ. Wir sind hineingebracht worden in eine Einheit mit Christus. We've become married to him. Wir sind mit ihm verheiratet worden. So what belongs to him, also, was ihm gehört, now belongs to me. Gehört nun mir. And what belongs to me, und was mir gehört, now belongs to him. Gehört nun ihm. He brought righteousness into the relationship. Er brachte die Gerechtigkeit in diese Beziehung ein. And I brought sin into the relationship. Und ich brachte Sünde in diese Beziehung hinein. So he took the responsibility and went to a cross. So übernahm er die Verantwortung und ging dafür ans Kreuz, to die for the sin that I brought into the relationship, um dort für die Sünde zu sterben, die ich ja in diese Beziehung eingebracht habe. And since he died for it, und da er ja dafür gestorben ist, now we are left with perfect righteousness. Hat er uns jetzt praktisch vollkommene Gerechtigkeit überlassen. But this has benefits for us. Aber da sind auch entsprechende Nutzen daraus. Look at verse 2. Schauen wir uns Vers 2 an. It says, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. We have access to God. Wir haben Zugang zu Gott. Hebrews 4:16, there is a throne of grace. Hebräer 4, Kapitel 4, Vers 16, ein Thron der Gnade, that we can approach, dem wir uns nahen können, that we can come boldly to in prayer, zu dem wir kommen können mit Freimütigkeit im Gebet, that we can receive mercy, von dem wir Barmherzigkeit empfangen können and find grace, und Gnade finden können in time of need, in Zeiten der Not. We can receive mercy for what we've done wrong. Wir können Barmherzigkeit empfangen für das, was wir falsch gemacht haben. And we can find grace to strengthen us to do right. Und Gnade vorfinden, um Kraft zu haben, das Rechte zu tun. And we have this access to God. Und diesen Zugang zu Gott haben wir. But very few people take advantage of it. Aber nur sehr wenige Menschen nutzen das wirklich voll aus. When we get to heaven, wenn wir dann in den Himmel aber gelangen, we're going to be absolutely shocked, wenn wir völlig darüber schockiert sein, of how little, wie wenig, that we really experienced of what we could have. Wie wenig wir davon erlebt haben, von dem, was wir eigentlich hätten erleben können. Because so much of the Christian experience is to reckon upon eternal truths. Denn so viel im christlichen Erleben oder in der Erfahrung dreht sich ja darum, dass wir einfach auf ewige Wahrheiten zählen, darauf bauen. That directly affect me right now. Die mich ja ganz direkt hier in meinem Leben auch betreffen können. That Jesus is seated above. Dass Jesus ja über alles gesetzt ist. All sin is paid for. Alle Sünde bezahlt ist. I have access to God. Und ich durch ihn Zugang zu Gott habe. But we doubt. Weil wir zweifeln. And it says in James 1, anyone that doubts receives nothing from God. Aber im Jakobus 1 heißt es ja, jeder, der zweifelt, wird nichts von Gott empfangen. Hebrews 11:6. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Without faith, it's impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. He that comes to God must believe that God is. Der, der zu Gott kommt, muss glauben, dass er auch ist. And that God is a rewarder of those who diligently seek him. Und dass er ein Belohner ist denen, die ihn mit Eifer suchen. He's there. Er ist da. And we say, und wir sagen, Gott, are you there? Bist du da? And God with all the angels in heaven saying, listen to this one. Gott mit allen Engeln im Himmel sagt, schau dir den an. Gabriel, listen. Gabriel, hör mal zu. God, are you there? Gott, bist du da? No, I'm not here. No, no. No, no, I'm not here. No. Am I here, guys? Hey, Leute, no, bin ich da? No, no, no. God's not here. Gott ist nicht da. God, are you there? Gott, bist du da? No, I'm not here. The universe just all started from a marble. Das Universum hat nur mit einer Murmel begonnen. 6,000 different kinds of butterflies. 6,000 verschiedene Arten von Schmetterlingen. You ever try to make a draw a butterfly? Habt ihr jemals versucht, einen Schmetterling mal zu malen? Take some crayons and try to make a butterfly's wings. Nehmt mal ein paar Stifte, Wachsstifte und versucht einfach die Flügel von einem Schmetterling zu malen. You come up with about 6 different variations. Vielleicht schaffst du es so auf 6 verschiedene Variationen. Maybe 10. Vielleicht 10. There are over 6,000 in the world today variation of butterfly wings. Aber in der Welt gibt es über 6,000 verschiedene Arten von Flügeln von Schmetterlingen. The Bible says that if we look to creation, die Bibel sagt, wenn wir uns die Schöpfung anschauen, we see God's signature, dann sehen wir da Gottes Handschrift drin. His authority in the things that were created. Seine Autorität erkennen wir in den Dingen, die da geschaffen sind. In the sky, in the moon, in the stars. In den Himmel, an dem Mond, an den Sternen. In vegetation and in animals. In der Pflanzenwelt, in der Tierwelt. God, are you there? Gott, bist du da? No, I'm not here. No, am I here? Bin ich da? No, God's not here. Gott ist nicht hier. God is in all and through all and above all. Gott ist in allem und durch alles und über allem. Where is God not? Wo ist Gott nicht? Psalm 139. Where can you run from his presence? Wo kannst du hinlaufen und weg sein von seiner Gegenwart? Nowhere. Nirgendwo. And now because of Christ, und jetzt wegen Christus, I have direct access to God the Father. habe ich jetzt direkten Zugang zu Gott dem Vater. Ich habe direkten Zugang zum Schöpfer des Universums, den Jesus als Vater geoffenbart hat. Everyone knew there's a God who created everything. Jeder wusste, dass es da einen Gott gibt, der alles geschaffen hat. And Jesus comes to earth. Jesus kommt auf die Erde. At the right time. Zur rechten Zeit. In Galatians 4:4. In Galater 4:4. And he reveals a Father. Und offenbart einen Vater. God is Father God. Dass Gott Vater Gott ist. And we can call him Papa God. Und wir können ihn Papa Gott nennen. In Galatians. Im Galaterbrief. Papa. Papa. And now we have direct access. Jetzt haben wir direkten Zugang. To Papa. Zum Papa. This is the God who's outside of this universe. Und das ist der Gott, der ja eigentlich außerhalb des Universums ist. You have to really imagine with me. Und müsst mit einfach mal mit mir mitdenken und euch das vorstellen. And see it with the eyes of faith. Und mit den Augen des Glaubens sehen. Because this is the God that the Bible talks about. Denn das ist der Gott, von dem die Bibel spricht. El Shaddai. El Shaddai. Almighty God. Der allmächtige Gott. Let's read on. Lesen wir weiter. Verse 2, Part B. 5:2, Teil B. And we rejoice in the hope of the glory of God. Und rühmen uns der Hoffnung, der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. How powerful that is? Erkennt ihr das, wie mächtig das ist? This word hope, Hoffnung, is not like crossing your fingers and hoping you win the lottery. Nicht so, dass man einfach die Finger kreuzt und hofft, dass man jetzt irgendwie einen Lotteriegewinn macht. This is a hope that is a confident anticipation. Das ist eine Hoffnung, die einfach eine zuversichtliche Erwartung hat. This is a pregnant woman. Das ist eine schwangere Frau. Who lives in hope. Die voller Hoffnung ist. That's why she has painted the bedroom. Also wenn es auch gute Hoffnung ist. Deshalb hat sie bereits das Kinderzimmer That's ausgemalt. Why she's bought clothes, little clothes. Hat Kinderkleidung gekauft. They live in anticipation. Sie lebt mit einer echten Erwartung. Could you imagine a husband who sees a pregnant wife? Stell dir vor, ein Ehemann, er sieht eine schwangere Frau. His wife, seine schwangere Frau. And he has no anticipation. Und hat überhaupt keine Erwartung. Like, you think something's gonna come out? Denkst du, da wird was kommen? I don't know. Weiß nicht. We'll see. Werden wir schon sehen. I mean, maybe not. Vielleicht doch nicht. Who knows? Wer weiß. Could stay in there forever. Könnt ihr auch für immer drin bleiben. You think we should get a room ready? Sollen wir mal schauen, ob wir das jetzt vorbereiten? Well, no. Why waste the money? Warum das Geld verschwenden? May never come out. Kommt vielleicht nie raus. Think we should buy some clothes? Sollten wir nicht vielleicht doch besser Kinderkleidung kaufen? Now let's wait. Na, warten wir besser. See what happens. Schauen wir mal, was passiert. You never know what might happen. Man weiß ja nie, was passiert. How about the guy who gives the girl a wedding ring? Wie ist das mit dem Mann, der der Frau einen Ehering gibt? Would you marry me? Würdest du mich heiraten? Yes, I will. Ja, ich will. When do you want to get married? Wann möchtest du heiraten? Next year. Nächstes Jahr. And there's no anticipation. Keine Erwartung. Oh, how many more months? Wie viele Monate noch? I think it's 3. Ich glaube, das sind 3. No anticipation. Keine Erwartung. But life is filled with anticipation. Aber das Leben soll ja volle Erwartung sein. Anticipating breakfast. Frühstück. And lunch. Mittagessen. And dinner. Abendessen. And everything we do throughout the day. Und alles, was wir tun während des Tages. Coming home to my family. Nach Hause zu kommen zur Familie. Or my apartment. Oder in meiner Wohnung. Or watching a good movie. Einen guten Film anschauen. Or coming to church. In die Gemeinde kommen. Life is just filled with anticipation. Das Leben ist einfach voll Erwartung. This is what this is about. Und das ist, worum es da geht. We rejoice with confident anticipation of the glory of God. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. It's for sure. Das ist sicher. Do you ever think about it? Denkt ihr je drüber nach? I think about it all the time. Ich denke darüber die ganze Zeit nach. I know that my life is short. Ich weiß, mein Leben ist kurz. That I'm just going to pass like all the other generations have passed. Ich selbst werde genauso vergehen, weil er Generationen vor mir vergangen We sind. Know people who are already on the other side. Und wir kennen bereits Menschen, die bereits auf der anderen Seite sind. And if they could come back, what would they say? Und wenn sie zurückkommen könnten, was würden sie sagen? Glory, it's glory. Herrlichkeit. It's unbelievable. Unglaublich. Don't waste time. Verschwendet eure Zeit nicht. Serve the Lord. Dient dem Herrn. They would say, I don't know what to tell you, but read your Bible. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, aber lest die Bibel. It's just all in there. Just read your Bible. Es steht da drinnen. Es steht da You'll drinnen. Find it. Und du wirst es finden. But read your Bible. Lies it describes Bibel. Everywhere, everything here. Es beschreibt alles hier. Isaiah 6, the throne. Jesaja 6, der where Thron. Where they cry, holy, holy, holy is the wo Lord. Wo sie rufen, heilig, heilig ist der Herr. Wow. The great multitude of witnesses. Die Mengen der Zeugen. In Hebrews 12. In Hebräer Kapitel 12. Die ganzen Volksmengen von Menschen, die auf uns vorausgegangen sind. Wir werden Gottes Herrlichkeit haben. Whatever God looks like. Egal wie Gott jetzt ausschaut. The God that breathed the universe into existence. Der Gott, der das Universum einfach Leben eingehaucht hat. He just breathed it. Er hat es einfach ausgehaucht und dann war es da. We are going to be just like him. Wir werden sein wie er. Because he's given us his righteousness. Weil er uns seine Gerechtigkeit gegeben hat. And we are going to be partakers of his very glory. Und wir werden Teilhaber sein seiner eigenen Herrlichkeit. I mean, it would be one thing to be like 0.1% of what God is. Es wäre schon etwas, wenn es nur 0.1% wäre von it dem, would was Gott be ist. Indescribable to be 1% of God. Wenn es nur 1% Gottes wäre. Look, you are like a full 1% of God. Du bist ein ganzes Prozent Gottes. Schau dich an. Unbelievable, unglaublich. Wow, a full percent. Ein ganzes Prozent Gottes. But we are going to be 100% like God. Wir werden 100% wie Gott sein. We are his children. Wir sind seine Kinder. He's given us his righteousness. Er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. We are going to partake of his glory. Wir werden Teilhaber sein seiner Herrlichkeit. We can't even grasp it. Das können wir nicht einmal erfassen. We don't even scratch the surface. Und da kratzen wir noch nicht einmal an der Oberfläche, es But zu verstehen. When we get there, aber wenn wir dann da sind, it'll just be Go back and tell them. Geh zurück und erzähl ihnen. What? Was? What do I tell them? Was? What was it like? Wie schaut es aus? It was like. Es war. No words. Da gibt's keine Worte. There's no words. It was. Keine Worte. Just wow. Wow. And it was ours. Und alles unser. We were like God. Wir waren wie Gott. He made it. He brought us into his own family. Er hat uns eingeführt in seine eigene Familie. Look at verse 3. Vers 3. But not only this. Nicht allein, aber das. Not only so, but we also rejoice in our suffering. Sondern wir rühmen uns auch unsere Bedrängnis. Because we know that suffering produces perseverance. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. If we only rejoiced when everything was going good, wenn wir uns nur erfreuen würden, wenn alles gut läuft, why would we be any different than the world? Wie könnten wir dann oder warum wären wir dann irgendwie anders als die Welt? They also rejoice. Die freuen sich auch. When they make money and things are going well. Wenn sie viel Geld machen, wenn die Dinge gut für sie when laufen. Children are born, they rejoice. Wenn Kinder geboren werden, sie freuen sich. They've got birthday parties. Sie haben auch Geburtstagsfeiern. They celebrate holidays. Sie feiern ihre Sometimes they celebrate more than we do. Manchmal feiern sie mehr, als wir das machen. Oftentimes unbelievers or people who don't believe yet. Oftmals ist es so, dass Ungläubige oder Menschen, die noch nicht gläubig know geworden how to sind, enjoy life much better than believers do. Scheinbar das Leben besser genießen, als es Gläubige tun. Because believers have these concepts of a fearful, judgmental, angry God. weil die Gläubigen irgendwie so ein Konzept haben von einem zornigen, erschreckenden, angsteinflößenden Gott, could never be pleased, dem man nie gefallen this könnte. Was Martin Luther. Martin Luther war so. Until he got his revelation of righteousness that's given. Bis er seine Offenbarung erhielt der Gerechtigkeit, die ja ein Geschenk an uns ist. And you know, Christians sometimes are these creepy people. Die Christen sind manchmal so diese verkrüppelten. They're like these people who torture themselves. Die sich selbst quälen. Who never smile. Die nie lächeln. Because that's a sin. Das ist nämlich Sünde. And I take God serious. Ich nehme Gott ganz ernst. I'm a Christian. Ich bin ein Christ. Yeah, I can tell. Kann ich gleich erkennen. Yeah, you look all the same. Schaut alle gleich aus. You have no love for colors. Keine Liebe für you Farben. You have no love for laughter. Keine Liebe für Gelächter. You don't enjoy life. Er genießt das Leben because gar everything nicht. Enjoyable is a sin. Ja, alles, was irgendwie Spaß macht, Sünde ist. And the world is out there enjoying all of God's goodness. Und die Welt ist da und sie genießt alles an Gottes Güte. And the Christians say, well, we can't enjoy that because the world is. Und die Christen sagen, na, das können wir gar nicht genießen, weil die Welt das ja schon and macht. And we don't want to be like the world. Und wir wollen ja gar nicht so sein wie die. Well, the die, world die. Eats every day, so maybe we shouldn't eat. Und die Welt, die isst ja gar nicht. Vielleicht sollten the wir auch world nicht essen. Drinks milk. Maybe we shouldn't drink milk. Die Welt, die trinkt Milch. Vielleicht sollten wir gar keine Milch mehr trinken. And sometimes Christians are so creepy, they're so weird. Und manchmal sind die Christen so irgendwie so verkümmert irgendwie. That's why it says in Luke 16:8, Jesus himself said. Weil das Jesus ja selbst auch sagte. That the, Lukas, that the children of this world, dass die Kinder dieser Welt, are wiser than the children of light. Weiser sind als die Kinder des Lichts. Let's go on to let's talk about this a little bit. We rejoice in our suffering. Wir freuen uns auch in unserem Leiden. There's peace. Es gibt Frieden. Right? Being justified by faith, we have peace. Da wir gerechtfertigt sind aus dem Glauben, haben wir Frieden. And now we have joy. Und jetzt haben wir Freude. In our suffering. In unserem Leiden. If we learn how to give thanks for all things. Wenn wir es lernen, Dank für alles zu geben. Because the word perseverance. Denn dieses Wort Ausharren. Can be defined like this. Kann folgendermaßen definiert this werden. Das ist meine persönliche Definition, Geduld oder Ausharren. Waiting on God, auf Gott warten, while I look to the end. Während ich aber schon auf das Ende hinschaue. Waiting on God, auf Gott zu warten, as I look to the end. Während ich dann schon auf das Ziel hinschaue. What is the end? Was ist das Ziel? Römer 8:18. The sufferings of this present time, das Leiden dieser gegenwärtigen Zeit, cannot be compared with the glory that shall be revealed in us. Kann nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. And the sufferings of this time, und die Leiden dieser Zeit, are an opportunity, sind eine Gelegenheit, for us to reflect Christ. Für uns einfach Christus wiederzuspiegeln. This righteousness that we've received, diese Gerechtigkeit, die wir empfangen haben. God wants us to reflect it in our lives. Gott möchte, dass wir sie in unserem Leben einfach reflektieren. It reflects much better when things are not going good. Und das ist diese Gerechtigkeit, die spiegelt sich viel besser wieder, wenn die Dinge nicht so gut when laufen. When things are going good, we look just like the world. Und wenn die Dinge gut laufen, schauen wir aus wie die Welt. Hey, having a good time? Yeah, I just got a new job. Ich habe einen neuen Arbeit. Yeah, me too. Praise the Lord. Ja, preis den Herrn. Well, I don't praise the Lord. I got a new job. Also ich preise nicht. Ich habe eine neue Arbeit. Well, my job's actually better than yours. Meiner ist besser als deiner. Well, praise the Lord. Nein, preis den Herrn. Both have new jobs. Both rejoicing. One doesn't believe. One does. What's the difference? Also beide haben eine neue Arbeit. Der eine glaubt, der andere nicht. Aber was ist der Unterschied? Hey, I'm getting married. Ich werde jetzt heiraten. Praise the Lord. Preis den Herrn. Yes, so am I. Na, ich auch. Hey, I got a new car. Praise the Lord. Ich habe ein neues Auto. Preis den Herrn. So do I. Ja, habe ich auch. What's the difference? Was ist der Unterschied? They're both happy. Sind beide glücklich. But when things are not going well. Aber wenn Dinge nicht gut laufen. Someone stole my car. Jemand hat mein Auto geklaut. Yeah, someone stole mine too. Jemand hat meins auch geklaut. If I ever find him, I'll kill him. Wenn ich den finde, dann bringe ich um. Says somebody, and then the other person sagt says, jemand, well, der andere sagt, I can give thanks. Ich kann auch danken. The difference becomes so apparent when things don't go well. Dieser Unterschied wird dann so offenbar, wenn die Dinge nicht gut But laufen. We forget these things so easily. Aber wir vergessen das so schnell. Leicht. In everything give thanks. In allem gib Dank. We can rejoice in situations that are beyond our ability. Wir können uns selbst in Situationen erfreuen, die jenseits unserer Fähigkeiten That's what sind. That word suffering means. Und das ist das, was dieses Wort Leiden bedeutet. Tribulation. Trübsal. Situations beyond my control. Bedrängnis, das sind Situationen, die außerhalb meiner Kontrolle stehen. We can rejoice in them. Und doch können wir uns darin erfreuen. Why? Because they produce character. Weil sie ja Charakter hervorbringen. What's character? Was ist Charakter? It's my ability to reflect Christ. Es ist meine Fähigkeit, Christus wiederzuspiegeln. How do you measure a Christian's character? Wie kann man den Charakter eines Christen messen? Well, let's get the meter that measures how much you reflect Christ. Holen wir uns einmal dieses dieses Messgerät, das einfach zeigt, wie sehr du Christus reflektierst. Right, do that again. Mach das nochmal. So much of that is just you. Okay, das ist so viel jetzt. It's not really a reflection. Nicht wirklich eine Reflexion. That's just human production. Das bist My nur goodness du. Gracious. Oh Mann, mein Gott. In Galatians chapter 3. In Galater Kapitel 3. Paul rebukes the Galatians. Paulus, er weist die Galater zurecht. And he says, "Oh foolish Galatians." Ihr törichten Galater. What are you doing? Was macht ihr? Jesus Christ was publicly crucified before your eyes. Christus ist doch praktisch direkt vor euren Augen gekreuzigt worden. And now, after you have received the Spirit, und jetzt, nachdem ihr den Geist empfangen habt, you want to produce your Christianity through human effort? Wollt ihr euer Christsein durch menschliche Anstrengung irgendwie hervorbringen? Our character is not developed by what we produce for God. Unser Charakter, der entwickelt sich nicht durch das, was wir vielleicht irgendwie für Gott produzieren können. That's not where the glory comes from. Daher kommt doch keine Herrlichkeit. The glory comes by reflecting it. Die Herrlichkeit, die kommt dadurch, dass wir sie einfach reflektieren, widerspiegeln. Wir sind in Situationen in unserer Welt, die jenseits unserer Kontrolle liegen. Financially, emotionally, psychologically, emotional, psychologisch, relationally, in Beziehungen. And God says, rejoice. Und Gott sagt, erfreue dich. How? Wie soll das gehen? I mean, come on, is that unrealistic? Ist das nicht ein bisschen unwirklich hier? God says no. Nein, sagt Gott. Look, I've already justified you. Ich habe dich bereits gerechtfertigt. You've been accredited with my righteousness. Dir ist meine Gerechtigkeit zugeschrieben worden. You have everything. Du hast alles. If I could provide that, wenn ich dir das geben konnte, if I could provide such an indescribable gift, wenn ich dir so ein unglaubliches Geschenk einfach bereiten konnte, that has given you access to me, dieses Geschenk, was dir jetzt diesen Zugang zu mir verschafft hat, what can you go through, was könntest du da durchmachen, that I will not help you, worin ich dir nicht helfen würde? We have access to God. Wir haben Zugang direkt zu Gott, but we don't use it. Aber wir verwenden es we nicht. All fail this. Wir versagen darin alle. We're slow at this. Wir sind da so langsam we go darin. Through things and we think, what am I going to do now? What am I going to do now? Wir machen diese Sachen mit im täglichen Leben und denken, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Pray. Beten. Not yet. What am noch I going to do nein, now? Was I don't know what jetzt? To do. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Pray. Beten vielleicht. Not yet. Nein, I'm noch talking nicht. Reality. I don't know what to do. Ich lebe da noch in der Realität hier. Was, ich weiß It's nicht, getting was ich tun so soll. Bad. I might have to pray. Das wird jetzt so schlimm, dass ich vielleicht sogar gar beten muss. Verstehst du das nicht? And God says, why do you wait so long? Gott sagt, warum wartest du so lange? We can rejoice in suffering. Wir können uns erfreuen in unserem Leiden. Because God is right there for us. Weil Gott ja direkt da ist God für uns. Is right there for us. Gott ist direkt da für uns. We have access. Wir haben diesen Zugang. And when God responds to us, und wenn dann Gott auf uns reagiert und antwortet, we have something to reflect. Haben wir etwas, was wir reflektieren können. Psalm 116, Vers 1. Psalm 116, Vers 1. One of my favorite verses in the Bible. Einer meiner Lieblingsversen in der Bibel. I love the Lord, ich liebe den Herrn. Because he heard my cry. Weil er hat mein Schreien gehört. Has God ever heard your cry? Hat Gott je dein Schreien gehört? I love the Lord because he heard me. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört. The God of the universe. Der Gott des Universums. The God of the universe. Der Gott des Universums. He heard me. Er hat mich gehört. He heard me. Er hat mich gehört. My voice. Meine Stimme. I prayed. Hab gebetet. He heard me. Er hat mich gehört. He talks to me. Er spricht zu mir. He blew me away. Das war einfach über alles. I thought it was a religious exercise. Ich habe gedacht, das wäre nur eine religiöse Übung. And I prayed. Dann habe ich gebetet. He talked to me. Er hat zu mir zurückgesprochen. Gesprochen. This is God. Das ist Gott. Spoke to me. Gott. Er spricht zu mir. I love the Lord because he heard me. Ich liebe den Herrn, denn er hört mich. He heard me. Er hat mich erhört. Wow. God heard me. Gott. Can you imagine that? Little old Rob Brookup. Gehört. Robert Brooker. I prayed and ich habe gebetet. He heard me. Er hat mich gehört. He really did. Wirklich. I know he did. Ich weiß. You know why I know he did? Wisst ihr warum? It's gonna sound really simple. Klingt irgendwie ein bisschen einfach. My heart is so full of peace. Mein Herz ist so voll Frieden. And it's so full of joy. Voll Freude. I love God. Ich liebe Gott. Because he hears me. Denn er hört mich. Wow. I want to learn to rejoice when things are out of control. Bitte lernen. Selbst dann mich zu erfreuen, wenn Dinge außer Kontrolle geraten sind. Because he hears me. Weil er mich hört. Er hört cool? mich. He hears me. Er hört mich. So the next time something's out of control. Nächstes Mal, wenn etwas außer Kontrolle gerät. Praise the Lord. Preist den Herrn. Praise the Lord, because God hears me. Preist den Herrn. Father, und er hört mich. Father, things are out of control. Vater, die Dinge geraten außer Kontrolle, aber. It's you and me. I have Zugang. Ich habe den Zugang zu dir. I have access, Father. Ich habe den Zugang. I need help. Talk Hilfe. To me. Hallo, hier bin ich. Oh, that's right. Yes, of course. Ja, ja. Thank you. Danke. And this produces character. Und da bewirkt es Because Charakter. Because it begins to reflect. Weil plötzlich spiegelt es sich wieder. Have you ever heard a little kid say something like this? Habt ihr jemals gehört, ein kleines Kind, wie es da spricht, so wie das vielleicht? I know something you don't know. Ich kenne etwas, was du nicht kennst. Ever have someone do that too? I know something you don't know. Ich kenne was, was du nicht kennst. And you say, if you don't tell me, I'll punch you. Also, wenn du es mir nicht gleich sagst, hau ich dir ein paar. I know something you don't know. Ich weiß was, was du nicht weißt. Well, you know, we know something the world doesn't know. Wir wissen etwas, was die Welt nicht weiß. That the God of the universe, dass der Gott des Universums, has given me his righteousness. Mir seine Gerechtigkeit And gegeben it hat. Means, und es bedeutet, that I can talk to God as my father. Dass ich jetzt zu Gott als meinem Vater reden kann, jederzeit. And my passport is already stamped. Und mein Pass für den Himmel, der ist bereits bestätigt. Righteous. Gestempelt. It's already done. Gerecht. Bereits geschehen. It's just a matter of time now. Ist nur eine Frage der Zeit. I'm 50 years old. 50 bin ich jetzt. Another 50, I'm definitely there. Weitere 50, da bin ich sicher dort. Could you imagine? Könnt ihr euch das we'll vorstellen? Just close with this. Some people in this room, einige Leute hier in diesem Raum. You might be looking at God within this year. Du wirst Gott anschauen innerhalb dieses Jahres. You might not be here. People die all the time. Young people sterben die ganze Zeit. Junge Menschen. I might be looking at God before this week is out. Ich kann vielleicht auf Gott schauen oder Gott sehen, bevor die Woche zu Ende ist. Eyes. Mit meinen eigenen Augen. Who knows? Only God knows. Wer weiß, dass nur Gott weiß es. Let's pray tonight. Lass uns heute Abend beten. Maybe you're here tonight, vielleicht bist du heute Abend hier. If you died, und wenn du sterben würdest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Do you know? Weißt du das? Jesus, died on that cross, Jesus starb an diesem Kreuz, to pay for our sin. Um für unsere Sünde zu zahlen, so that God could give us his righteousness. Auf dass Gott uns seine Gerechtigkeit geben to würde. Anyone who would believe, jedem, den du glauben würde, would you say those words to God tonight? Würdest du einfach mit uns diese Worte sprechen zu Gott? God in heaven, Gott im Himmel, I believe, ich glaube, that you sent Jesus to this world, dass du Jesus auf diese Welt gesandt hast, to die on a cross for me, um am Kreuz für mich zu sterben, for my sin, für meine Sünde. And that you raised him from the dead. und er ist ihn vom Toten auferweckt after 3 days. Nach 3 Tagen. And that he ascended into heaven. Und er ist ja aufgefahren in den Himmel. I believe this somehow. I just believe it. Irgendwie, ich glaube das. Somehow, it's burning in my heart. I believe it. Es brennt in meinem Herzen. Ich glaube es. Fill me. Fülle mich. With your spirit. Mit deinem Geist. Write my name in your book. Schreibe meinen Namen ein in dein Buch. Give me your righteousness. Gib mir deine Gerechtigkeit. Please. Bitte. When I die, I want to be with you. Wenn ich sterbe, möchte ich bei dir sein. Lord, and for us tonight, und Herr, für uns heute Abend, the church, deine Gemeinde, teach us, Father, lehre uns, Vater, to rejoice, uns zu erfreuen, when things are out of control, auch dann, wenn die Dinge aus der Kontrolle geraten, because it's an opportunity, weil es eine Gelegenheit ist, to come to you, zu dir zu kommen, and to see you move on our behalf, und zu sehen, wie du dich an unserer Stelle in Bewegung setzt. It's an opportunity to see you do a miracle. Es ist eine Gelegenheit zu sehen, wie du Wunder wirkst. To show your strength and your power. Dass du einfach deine Kraft und deine Macht einfach zeigst. And your love. Deine Liebe. And when you do, und wenn du das tust, we will never be the same. Werden wir nie wieder dieselben sein. Let's pray to the Lord. Beten wir zum Herrn. Just talk to God about a difficulty you're going through. Spreche einfach zu Gott über eine Schwierigkeit, die du durchmachst. All of us have something. Wir alle haben etwas. Just bring it to him. Bring es einfach zu ihm. Say, Father. Sag einfach, Vater. Let's talk for a moment. Sprechen wir für einen Moment.